Hand, gib mir deine Hand, vertrau mir, schau mir in die Augen, schau mir in die Augen, sie lügen nicht! Lass mich schweben, zeig mir deinen Körper. Lass mich ihn berühren, ihn spüren!